vergessen, hab nie mit Wölfen geheult. Bist wie mein Zeuge und Gewissen, hab auch so manches bereut. Durch den Wind, durch den Regen, durch die Lichter der Nacht, ich fühl, dass du da bist, ich fühl deine Macht. Sahst mich weinen, mich lachen, mich kommen und gehen, folg den Spuren im Sand, und so folge ich deinem Leben. Denn du bist mein Dach im Sturm und im Regen, wie ein schützender Engel über all meinen Wegen. Du bist bei mir, und du bist alles und noch mehr. Deine Hand führte mich sicher aus jedem finsteren Tal. Es kam oft anders, doch nie schlimmer, die Sonne am Berg kam allemal. Wie eine Insel, wie ein Rettungsboot, wie ein Blaulicht in der größten Not. Vergiss mal nicht, ich schrie es noch mehr hier, und deine Stimme sprach, ich bin bei dir. Durch den Wind, durch den Regen, durch die Lichter der Nacht, ich fühl, dass du da bist, ich fühl deine Macht. Sahst mich weinen, mich lachen, mich kommen und gehen, folg deinen Spuren im Sand, und so folg ich deinem Leben. Denn du bist mein Dach im Sturm und im Regen, wie ein schützender Engel über all meinen Wegen. Du bist bei mir, und du bist alles und noch mehr. Und du bleibst mein größter Halt und mein Segel, trägst so viele Lasten, wer kann es nicht geben. Du bist einfach das, du bist alles, was mich unsterblich macht. Denn du bist mein Dach im Sturm und im Regen, wie ein schützender Engel über all meinen Wegen. Du bist bei mir, und du bist alles und noch mehr. Denn du bist mein Dach im Sturm und im Regen, wie ein schützender Engel über all meinen Wegen. Du bist bei mir, und du bist alles und noch mehr. Und du bleibst mein größter Halt und mein Segel, trägst so viele Lasten, wer kann es nicht geben.